Nice and silky smooth. Ich habe es in meiner Hand, bunte Scheine. Ich habe es in meiner Hand, bunte Scheine. Ich habe es in meiner Hand, ich habe es in meiner Hand, bunte Scheine. Ich habe es in meiner Hand. In mir hab ich die bunten Scheine. Hab deine Bisch an der Hundeleine. Ich ficke deine Cousine, Pussy Red so wie eine Mandarine. Warum regst du dich denn auf? Ich hab so viele Bitches auf mir drauf. Weil ich hier Klamotten kauf, fick deine Hunde mit mir diesen Braus. Steh unter Strom wie ein Keyboard. Ich bin so cool wie ein Skiort. Ich bin so fly wie ein Pilot. Für mein nächstes Album mach ich eine Keynote. Dein Boyfriend ist ein Idiot. Fick lieber mit mir, du Hau. An meinem Arm ist der teure Übung. Mein Leben ist wie ein Actionfilm. Kino. Mein Dick ist lang wie ein Dino. Ich bin ein Gangster so wie Bushido. Tickete wiegt ein halbes Kilo. Trag ein teures Shirt vom Moschino. Sticker Giuseppe Zanotti. Original und keine Copy. Fick deine Hunde in der Lobby. Halt deine Fresse, du bist hier mein Homie. An meinem Arm ist die Rollie. 15.000 Euro Nachwim. Laufe da gerne in die Bank, denn wir wollen beide machen. Ich denke nur an Money Money. Ich bin Pop, Color, Harvey. Kleider schon gestern wie eine Safari. Alligatoren, Leder von Armani. Ich hab es in meiner Hand, bunte Scheine. Ich hab es in meiner Hand, bunte Scheine. Ich hab es in meiner Hand, ich hab es in meiner Hand. Bunte Scheine. Ich hab es in meiner Scheine.